So lebt ihr zwischen Sensationen und Sorgen. So lebt ihr, aufgescheucht vom Lärm der Stadt. Jawohl, so leben wir. Und was wird morgen? Wohl dem, sag ich, der seine Ordnung hat. Der Reiche denkt und spricht von Geld und Brief. Der Arme spricht von Streiks und vom Tarif. So lebt ihr zwischen Mauern und Rekorden. So lebt ihr, aufgescheucht vom Lärm der Stadt. So leben wir. Was ist aus uns geworden? Wohl dem, sag ich, der seine Ordnung hat. Was Sie der Ordnung nennen, kenne ich schon. Warum denn gleich so aufgeregt, Herr Schmidt? Schon gut. Die Existenz als Grammophon. Wenn einer kurbelt, dreht sich alles mit. Herr Schmidt, Sie sollten diesen Mann nicht kränken. Er will ja nur, dass ihn die anderen lenken. Er pfeift vergnügt auf seine Menschenrechte und schenkt sich weg an anonyme Mächte. Es ist nicht leicht, den Menschen zu beglücken. Er will getreten sein, er will sich bücken. Wer ihn erlösen will, der ärgert ihn. Der Mensch ist faul und nennt das Disziplin.